deine Zeit kommt irgendwann. Glaube einfach fest daran, deine Zeit kommt irgendwann. Und dann wirst du fliegen können, lieben sogar dann und wann. Deine Zeit kommt irgendwann. Zufriedenheit kommt nicht von ungefähr. Irgendwann kommt deine Zeit. Halte du dich nur bereit. Jedes Ding hat seine Zeit. Nichts lässt sich erzwingen und schon gar keine Glückseligkeit. Irgendwann kommt deine Zeit. Wenn du nicht daran denkst, kommt oft das Glück daher. Glaube daran, glaube daran. Glaube, glaube, glaube daran. Irgendwann kommt deine Zeit. Oh, oh, oh, halte du dich nur bereit. Irgendwann kommt deine Zeit. Und wenn du es willst, sind alle Türen für dich auf und weit. Halte du dich nur bereit. Und vieles kommt von ganz alleine zu dir her. Glaube daran, glaube daran, glaube, glaube, glaube daran, glaube, glaube, glaube.